Seit Wochen tobt der Kampf um die rote Wolga-Metropole. Luftwaffe zerhämmert in pausenlosen Einsätzen die Widerstandsnester. Zahllose Batterien der Artillerie zermürben den zähen Verteidigungswillen des Feindes. Unaufhaltsam schreitet der Kampf in der schwer zerschlagenen Stadt weiter. Die Luftwaffe bereitet vor, Artillerie unterstützt. Aber nehmen und erobern ist die letzte Aufgabe des Einzelkämpfers der Infanterie. Wir sehen sie vor uns, diese Männer, unrasiert, ungewaschen, das Gesicht schwarz unter dem Stahlhelm, das Gewehr fest an sich gepresst, die Handgranate im Stiefelschaft stecken. Fünf Gestalten springen über eine Kreuzung und erreichen die nächste Straßenzeile. Der Kampf geht weiter.